Genau, also der Berlin-Marathon findet so ein bisschen statt, zumindest. Ja. Mir ist gerade aufgekommen, wie doof ich eigentlich bin. Ich hätte mir, wenn ich mir drüber nachgedacht hätte, 42 Kilometer, ungefähr 2 Stunden, dann hätte ich mal die Hälfte einfach nehmen können und vielleicht mal so +1-2 Kilometer. Aber okay. Ja. Jeder kennt unsere Rechenkünste, ja, da sind wir die falschen Leute dafür, definitiv. Ja. Herzlich willkommen, liebe Wechselzonis, zu Episode 173, heute wieder aus dem Studio Berlin und jetzt gerade live zugeschaltet mit seiner Kamera, die endlich wieder funktioniert, ich habe das noch nie live erlebt, Lukas im Studio Hessen. Hallo Lukas. Hallo, ich wollte den Ludwig mal ein bisschen überraschen, wir hatten das eigentlich schon letzte Woche, aber nee, die Kamera geht nicht, ich habe mal Skype auf mein Tablet geladen. Da ist man einmal nicht dabei und schon verändert sich wahnsinnig viel im Wechselzone-Podcast, genau. So ist es bei uns. Ja super, wir sind heute zu zweit, wir haben trotzdem ein volles Programm heute in unserer Folge, dazu kommen wir dann gleich, wir arbeiten natürlich alles pflichtgemäß hintereinander und nacheinander ab. Auf jeden Fall erstmal die Frage, Lukas, wie sieht's bei dir aus, wie geht's dir, wie ist die Lage? Ja, mir geht's ganz gut. Ich wollte eigentlich, ich habe ein Wochenende genutzt, oder ich sag mal so, ich habe das schöne Wetter am Wochenende genutzt und konnte ein bisschen Fahrrad fahren, was ich momentan am liebsten mache, draußen sein und auf dem Fahrrad. bin auch wieder mit meiner Freundin gefahren, das war auch wieder, finde ich auch immer ganz angenehm. Und jetzt die letzten 2 Tage wusste ich, dass ich es einfach nicht hinkriege, irgendwas zu machen. Gestern habe ich zum ersten Mal so mitbekommen, war halt jemand auf der Baustelle, der das abgenommen hat, was wir alle schon beim Kreditinstitut unserer Wahl eingereicht haben. Das ist dann auch immer ganz spannend gewesen, das mal mitbekommen zu haben. Und ja, heute mussten wir noch wegen Boden belegen und so. Jetzt geht es langsam zum Innenausbau, deswegen schaffe ich es heute leider auch nicht. Ja, ich hoffe, dass ich morgen mal ein bisschen was machen kann. Denn das schöne Wetter wird nicht so lange halten. Aber ja, ich hoffe, dass es noch zumindest bis nach dem 3. Oktober so schön bleibt. Ja, das hoffen wir alle. Bei uns ist ja auch tatsächlich wieder der Sommer ausgebrochen. Also wir hatten heute, glaube ich, knapp 30 Grad tagsüber. Und so ist es für mich auch morgens angenehm zu trainieren. Also ich bin schon, glaube ich, zweimal jetzt auch lang gelaufen die letzten 2 Wochen. Aber inzwischen ist es wieder so warm geworden, dass selbst ich wieder kurz laufen kann. Und das ist natürlich schon sehr angenehm. Und heute Morgen, vielleicht hat es der eine oder die andere auch gesehen, auf meiner Instagram-Story wirklich ein wunderschöner Sonnenaufgang. Es wird ja jetzt wieder ein bisschen später hell, aber momentan noch genau so, dass zu meiner Trainingszeit, zu meiner Haupttrainingszeit dann entsprechend immer die Sonne aufgeht. Und wenn dann so noch die Nebelfelder über den Wiesen und Feldern liegen und so, das ist schon wirklich wunderschön. Also das sind jetzt gerade so die goldenen Spätsommer- und Herbstzeiten, die mir besonders gut liegen. Nun ja, aber wir wollen weiterziehen. Von mir, ehrlich gesagt, gibt es sonst nicht viel Neues aus vom Training. Ich hatte am Wochenende wieder einen sehr langen Lauf, oder was heißt, ja, relativ langen Lauf am Sonntag, der sehr gut gelaufen ist, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bereite mich weiter auf den 3. Oktober vor und hoffe, dass alles gut laufen wird. Aber jetzt genug der Wortspiele. Wir haben uns noch ein paar Sachen vorgenommen heute. Es gibt ein paar News aus der Leichtathletik-Szene. Wir schieben die ja immer wieder mal ein, wenn es irgendwas wirklich Berichtenswertes gibt, und das gibt es, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ich glaube vorletztes Wochenende war das, in Brüssel gibt es einen neuen Weltrekord, und zwar hat Mo Farah den Weltrekord im Stundenlauf gebrochen, und Lukas, weißt du, wie viel er geschafft hat? Nee. Ansonsten musst du schätzen. Ich soll schätzen, in einer Stunde, was kann man da laufen? Es war kein Marathon auf jeden Fall. Ich sage jetzt einfach mal in einer Stunde, kann der das schaffen? Ich sage jetzt einfach mal 28 Kilometer. Wow, das wäre natürlich auch ganz schön heftig gewesen. Also der Weltrekord war von Haile Gebrselassie vor 13 Jahren 21,2 Kilometer. Mit 28 hätte ich, glaube ich, nochmal doppelt gut in den Becher geguckt bei der Dopingkontrolle. Es sind aber dann 21,3 Kilometer geworden. Ja, krass. Und das ist schon echt eine krasse Leistung. Es ist ja so eine Art Comeback, glaube ich, auch gewesen von ihm, denn er ist ja kurzzeitig mal auf Marathon umgeschwenkt, auf dem Straßenlauf, und ist jetzt aber wieder auf den Track zurückgekommen bei diesem Wettbewerb und hat gleich mal richtig eine Marke gesetzt. Es gibt so ein paar Spekulationen drumherum. Manche haben gesagt, ja, der hat es vor allem deswegen gemacht, weil der halt sonst keinen Weltrekord mehr in seinem Leben aufstellen wird, voraussichtlich, denn die 10.000 Meter Karriere ist vorbei wahrscheinlich. Marathon wird wahrscheinlich nichts mehr, also unter 2 Stunden wird er nicht mehr hinbekommen, schätze ich mal. Und jetzt war eben die Möglichkeit, durch so ein Format da doch nochmal einen Weltrekord zu setzen. Und ich finde es auch deswegen ganz spannend, weil so ein Format, der Stundenlauf, der irgendwie früher durchaus sehr beliebt war, ganz, ganz früher meine ich jetzt, also ein paar Jahrhunderte zurück. Ja, was sagst du dazu? Also ich finde es eigentlich ganz cool. Es ist eher außergewöhnlich, aber ich finde es eigentlich eine ganz nette Idee. Ja, den Berlin-Marathon macht ja jetzt sowas in der Art. Haben wir ja letzte Woche auch mal hier schon besprochen mit der App, die sie dann jetzt zum Berliner Marathon da das Wochenende rausbringen wollen, dass man den Weltrekord bei 2:01:39, glaube ich, also in der Zeit muss man so viel laufen, wie man kann. Und ja, das ist schon ein krasses Ding. Aber ich denke mal, so eine Stunde und dann... Ich habe vielleicht doch ein bisschen hochgegriffen mit meinen 28, aber so ein Halbmarathon in einer Stunde ist schon echt ein krasses Teil eigentlich. Und wenn dann mal so dich mal so, und ich finde, eine Stunde ist einfach so eine gute Zeit, weißt du? Man kann wirklich, viele von uns trainieren jeden Tag mal eine Stunde sogar. Was ich meine, oder. Kannst du gut vergleichen, ja. Ja, man kann halt einfach mal sich eine Stunde Zeit nehmen und alles raushauen, was man kann. Ja, vielleicht geht man mal auf eine Bahn oder sowas und läuft eine Stunde nur Bahn, wenn man das kann. Ist natürlich auch wieder so eine Kopfsache. Aber ja, ich finde das eine coole Sache und gerade solche Formate, die man jetzt nicht so oft sieht, sind immer, finde ich, immer auch sehr besprechenswert, auch mal das vielleicht ein bisschen in die Öffentlichkeit zu rücken. Auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen eine andere Art des Laufens, weil du ja doch nochmal anders taktieren musst auch, wenn du sowas angehen willst. Also du musst dir überlegen, wie teilst du dir die Kräfte ein? Du weißt natürlich ungefähr, ich meine, Mo Farah wird jetzt nicht auf die Bahn gegangen sein und gesagt haben, ich guck mal, was geht, sondern der wird schon ziemlich klar im Auge gehabt haben, welche Distanz er dann letztendlich auch laufen wird. Ich meine, den Weltrekord hat er ja ganz offiziell auf dem Tableau gehabt, aber der wird schon sehr, sehr genau wissen, welche Pace er auch laufen muss. Aber trotzdem ist es schon nochmal auch vom Kopf her eine andere Nummer, wenn du weißt, du musst jetzt einfach eine Stunde All-Out laufen. Mhm. Und ja, finde ich sehr spannend. Ja, und es gibt das vielleicht noch als Anmerkung dazu und als Ergänzung bei dieser Berlin-Marathon-Geschichte auch eine offizielle deutsche Staffel, die das probieren wird. Und da wird unter anderem Philipp Flieger starten. Und wird also versuchen mit drei anderen Läufern, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das alles ist, dann eben die Weltrekordmarke als Staffel zu brechen. Das wird sicherlich auch ganz nett und so wie ich das mitbekommen habe, wird das auch übertragen in der ARD. Oh, krass. Also das kann man sich dann angucken. Vielleicht zappt man dran vorbei, dann bleibt dabei hängen. Genau, also der Berlin-Marathon findet so ein bisschen statt, zumindest. Ja. Mir ist gerade aufgefallen, wie doof ich eigentlich bin. Ich hätte mir, wenn ich mir drüber nachgedacht hätte, 42 Kilometer, ungefähr 2 Stunden, so, da hätte ich mal die Hälfte einfach nehmen können und vielleicht mal so plus zwei Kilometer. Aber okay. Ja. Jeder kennt unsere Rechenkünste, ja, da sind wir die falschen Leute dafür, definitiv. Ja. Deswegen machen wir auch keine Trainingspläne. Ja, also das dazu. Spannende Geschichte auf jeden Fall. Und das sind so die Neuigkeiten aus der Leichtathletik. Am Rande möchten wir es, weil es sporthistorisch trotzdem irgendwie eine Rolle spielt, doch erwähnen, dass es heute einen historischen Sieg bei der Tour de France gab. Heute, das heißt, wir sind heute am Dienstag bei der Aufnahme ein Deutscher. Den Namen kenne ich jetzt mal wieder nicht. Ich habe es irgendwie vergessen. Lukas, weißt du noch, wie er heißt? Ich habe den Vornamen, weiß ich jetzt leider nicht, aber Kempner ist es. Genau, der hat heute die Etappe gewonnen und an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Auch das ein spannendes Ergebnis aus dem Bereich der Leichtathletik. Hier und des Lennart Radfahrens. Kempner heißt er, genau. Lennart Kempner, genau. Ja. Wer die Tour de France ein bisschen verfolgt, der weiß, dass er jetzt schon das dritte Mal in Folge bei den Ausreißern dabei war und jetzt hat er es geschafft. Deswegen, er ist noch sehr jung, da freue ich mich auch sehr für ihn, aber ich boykottiere das trotzdem weiter noch. So, politischer wollen wir heute nicht werden. Ich muss noch einen kurzen Nachtrag bringen. Ihr habt ja letzte Woche in der letzten Episode über die Local Heroes-Funktion bei Strava gesprochen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, entweder ihr habt es nicht alle ganz hundertprozentig verstanden, wie es funktioniert, also ich oder ihr schätzt denen, es nicht so sehr, wie ich. Verstanden haben, weil ich, wie gesagt, ich bin zweimal eine und dieselbe Strecke gefahren mit dem Fahrrad und war auf einmal Local Hero. und ich glaube, die anderen waren auch jetzt nicht so überwältigt. Aber wir haben hier einen Strava-Fanboy, der wird uns das gleich mal erklären, wie das überhaupt funktioniert. Genau. Auf jeden Fall, das bin ich auf jeden Fall allen schuldig, die das noch nicht verstanden haben, aber ich glaube, viele haben es auch schon verstanden. Also grundsätzlich ist es so, dass du Local Hero wirst bei Strava. Das ist eine relativ neue Funktion, seit es eben dieses Preismodell jetzt ja auch gab, über das wir schon ausführlich diskutiert haben. Du wirst Local Hero, wenn du in den letzten 90 Tagen einen Streckenabschnitt, ein Segment am meisten gelaufen bist. Dann bist du Local Hero. Und ich finde das deswegen ganz großartig und deswegen jetzt wieder so dieser Fanboy-Moment, weil ich finde, dass es so eine kleine Ode an die Hausstrecke ist. Also das heißt, da kommt es überhaupt nicht auf die Schnelligkeit an, da kommt es überhaupt nicht darauf an, wie du da durchpaced und dir die Krone holst, sondern da kommt es im Prinzip nur darauf an, dass du einen Streckenabschnitt halt wahnsinnig oft gelaufen bist in den letzten 90 Tagen. Und ich meine, natürlich ist es ein bisschen absurd, wenn ich dann Local Hero, der, was weiß ich, Hofeinfahrt in der Hölderlinstraße 6 geworden bin, ja, das ist klar. Aber es gibt schon auch so ein paar Streckenabschnitte, auch auf meiner Hausstrecke zum Beispiel, wo ich das dann schon irgendwie cool finde, dass ich da Local Hero bin. Und ich finde, das kann schon durchaus auch motivierend sein, wenn man sich immer so anguckt, wenn man, was weiß ich, wo in Social Media oder sonst wo immer die coolsten Canyon-Läufe von Ultraläufern und Läuferinnen sieht und sich denkt, ja, bei mir ist es auch ganz nett in der Stadt oder auf dem Dorf, aber es ist halt doch irgendwie immer das Gleiche. Und jetzt habe ich sozusagen nochmal so ein bisschen die Motivation, auf meiner Hausstrecke, die ich in- und auswendig kenne, auch nochmal eine kleine Auszeichnung zu bekommen und vielleicht doch nochmal die Runde mehr zu drehen vor der Haustür, um dann nochmal meinen Local Hero Status zu sichern. Und deswegen finde ich diese Funktion irgendwie schon ziemlich cool und sehr witzig und schätze sie sehr und finde sie auch richtig nett. Ja, für diejenigen, die dann halt auch mal eine Runde oder ihr Stammrunde haben, ja, die werden dann wahrscheinlich auf ewig Local Hero bleiben, wenn sie jeden Tag dann laufen, zumindest für die 90 Tage. Ja, es ist auf jeden Fall auch ein gutes Gimmick für Leute, die jetzt, sag ich mal, mit Segmenten ja vielleicht auch den nichts abgewinnen können oder auch nicht so, sag ich mal, die Chancen haben, sich ein Segment zu holen, weil es gibt ja da echt schon manchmal Granaten, da hat man gar keine Chance. Aber dann hat man sie auf dem Abschnitt halt, wird man dann Local Hero, wenn man das zweimal oder dreimal hintereinander gefahren ist. Ja, das ist. Und du kannst es halt auch nicht faken, ne? Also du musst dann einfach diese Strecke zurückgelegt haben. Mhm. Und du kannst nicht sagen, ich bin jetzt mit dem Fahrrad gefahren und lock's als Lauf rein und hol mir dann die Krone. Das geht halt bei Local Heroes nicht. Du musst trotzdem da gewesen sein und die Strecke wie auch immer abgefahren, abgelaufen oder abgeflogen sein. Und insofern finde ich das wirklich nett und deswegen muss ich hier nochmal in die Bresche springen und die Lanze der Local Hero-Funktion auf Strava hochhalten. Sehr gut. Hier nochmal ein kleiner Exkurs in die Vergangenheit. Schon mal eine Mitteilung bekommen, dass in München einer von deinen Strava-Segmenten gebrochen wurde? Ist so, ja? Wirklich? Nee, ich frag dich, ob du schon mal einen bekommen hast. Ach so. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube seit Sommer nicht. Also zumindest nicht die, die ich mir geholt habe. Also ich bin wahrscheinlich im Oktober sowieso wieder da, weil dann Herbstferien sind und normalerweise sind wir dann wieder in München. Spätestens aber Weihnachten. Und wenn da irgendwas passiert, dann werde ich da auf jeden Fall wieder dazwischen gehen. Dann bist aktiv. Dann bin ich aktiv, aber definitiv. Sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir kommen zu unserer ersten, zu unserem ersten Einspieler heute oder zu unserem Einspieler heute. Wir haben ein Interview. Vielleicht, wenn ihr ganz aufmerksam seid, habt ihr das schon auf Instagram gesehen heute. Tabea hat das auf dem Wechselzone-Account schon geteilt. Tabea hat nämlich heute mit Malte Kleen gesprochen und Malte Kleen macht gerade eine richtig coole Aktion, die ihr auch bei ihm auf dem Instagram-Kanal finden könnt. Wir verlinken das in den Shownotes, selbstverständlich. Der macht eine Aktion für Laufen gegen Leiden. Über Laufen gegen Leiden haben wir hier auch schon gesprochen im Podcast. Der läuft 61 Tage, wenn ich das richtig weiß, durch Deutschland, immer wieder verschiedene Strecken und macht das für einen guten Zweck. Und wie das jetzt genau läuft und warum er das macht und mit wem er das macht und wofür er das macht, das erzählt er euch jetzt im Interview mit Tabea. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem kleinen Einspieler. Ich bin nicht alleine hier. An meiner Seite ist der Malte Kleen. Hallo. Und er hat auch ganz freundlich ins Mikro gewinkt. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen. ja, Malte macht was total Verrücktes. Davon wird er uns gleich noch mehr erzählen. Und zwar läuft er aktuell in 60 Tagen quer durch Deutschland. Aber bevor er uns erzählt, warum er das macht und wieso und was auch immer, gebe ich erstmal die Frage weiter. Malte, wie geht's dir denn heute? Mir geht's gut. Das Wetter ist richtig schön. Nicht mal zu warm. Ich habe mich mittlerweile auch daran gewöhnt, dass es mal 28 Grad sind und ich laufe das trotzdem. Die Beine möchten immer noch und heute ist Tag 40 von 60. Deswegen, also ich bin frohen Mutes, dass es genau so weitergehen wird. Das ist sehr cool. Wie weit bist du heute gelaufen, dass man das mal einschätzen kann? Heute waren es 24,5 Kilometer. Okay, und gehört das eher so zu den kürzeren oder längeren Sachen, die du so machst? Das könnte man fast als die Mitte bezeichnen. Also im Gesamten, wenn man alle 60 Tage die ich laufe durch die, wenn man die 1800 Kilometer circa durch die 60 Tage teilt, die ich laufe, sind es im Durchschnitt 30 Kilometer. Es kommen bestimmt hier und da nochmal welche dazu, einfach durchs mal verlaufen oder man hat so eine große Motivation, wie es gestern der Fall war und man läuft einfach noch 2 Kilometer weiter. Gestern bin ich dann nämlich einen Marathon gelaufen, weil ich gesehen habe, okay, 2 Kilometer fehlen noch, die nehme ich jetzt noch mit, weil das Gefühl so richtig gut war. Ja, das ist doch schön, wenn man das dann auch nicht davon abhängig macht, was gelaufen werden muss, sondern was gelaufen werden will. Du läufst 60 Tage jeden Tag ohne Pause? Ja. Das ist krass. Und quer durch Deutschland, das heißt, du hast in Flensburg angefangen und du endest in Augsburg, richtig? Ja, genau, richtig. Und da drängt sich mir jetzt irgendwie die Frage auf, warum tut er das? Also irgendeinen Beweggrund hast du sicher. Auf jeden Fall. Ja, die Idee, irgendwie mal eine weite Strecke in mehreren Etappen zu laufen, ist bei mir, denke ich, so alt wie das Buch von Harpe Kerkeling, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wo wahrscheinlich jeder, der das gelesen hat oder davon gehört hat, sich überlegt hat, ich möchte auch irgendwie einfach mal raus, so raus aus dem Arbeitsleben, raus aus dem aus der Wohlfühlzone zu Hause, raus aus dem, was man irgendwie den ganzen Tag macht und nur so mit sich und der Welt irgendwie in einem zu sein. Und das Buch ist super alt gefühlt. Ich bin da 33 und das Buch ist bestimmt 15 Jahre alt, würde ich schätzen. Mhm. Dann kam natürlich die Ausbildung, dann kam viel Arbeiten. Aber vor 2 Jahren kam die Idee irgendwie wieder auf in meinem Kopf. Und ich habe angefangen, mir Gedanken zu machen, wie kann ich so einen Etappenlauf, war es dann mittlerweile, es war kein Wandern mehr, weil ich laufe seit über 4,5 Jahren. Bei mir war dann wirklich der Fall, okay, ich möchte einen Etappenlauf machen. Wo mache ich den? Dann kam schnell irgendwie Deutschland, also eine Sprachbarriere, um irgendwie in ein anderes Land zu gehen, war zum einen da und zum anderen habe ich mich für Deutschland entschieden, weil ich bin im Verein Laufen gegen Leiden und wir haben über 400 Mitglieder und da habe ich dann mal nachgefragt, wo ich denn so übernachten könnte. Nachdem die Strecke schon einmal grob geplant war, im Grunde genommen habe ich einfach nur eine Nadel in Flensburg gesetzt und eine Nadel in Augsburg gesetzt und dann hat Googles Algorithmus gesagt, so, du kannst geradeaus durchlaufen. Über den Brocken, glaube ich, war es auch. Und dann habe ich aber bei Laufen gegen Leiden nachgefragt und habe gefragt, wer denn wo wohnt. Und dann ist die Strecke so geworden, wie sie jetzt ist. Und das war ein ganz schönes Hin und Her. Ja, sehr cool. Über Laufen gegen Leiden haben wir ja auch schon mal hier in der Wechselzone gesprochen, weil ich bin da ja auch Mitglied. Sehr gut. So habe ich ja dann auch mitbekommen, was du tust. Aber ja, vielleicht erzählst du mal ein bisschen genauer nochmal, was der Verein ist und was der macht. Ja, gerne. Genau, ich habe jetzt sehr weit ausgeholt schon. Ich bin jetzt sogar schon bei Laufen gegen Leiden. Wir waren aber noch bei dem Warum. Die Klammer machen wir gleich wieder zu. Wir machen die wieder zu. Wir versuchen irgendwie den Bogen wieder zu schlagen. Sehr, sehr gut. Aber das gelingt uns, bin ich ganz sicher. Ja, Laufen gegen Leiden ist Deutschlands erster veganer Laufverein. Und der setzt sich viel für den Tierschutz ein, indem er Spenden generiert durch klassischerweise die Mitgliederbeiträge, aber auch durch eine Aktion, die mindestens einmal im Monat stattfindet, das ist der Gute-Nacht-Lauf. Mhm. In jeder Vollmondnacht um 20.30 Uhr in sehr vielen Städten in Europa können sich alle Leute treffen, die mögen. Und es wird gewünscht, dass jeder Teilnehmer, jeder Teilnehmerin 1 Euro mitbringt. Und dieser Euro geht dann an Laufen gegen Leiden. Und Laufen gegen Leiden unterstützt damit vor allem Lebenshilfe. Also Lebenshöfe sind Höfe, die Tiere aufnehmen, um sie zum Beispiel vor der Schlachtung zu retten. Also eine Legehenne, die nicht mehr die Lege oder die nicht mehr so viel Eier legt, dass sie unwirtschaftlich wird, würde eigentlich zum Schlachter kommen, aber Lebenshöfe nehmen die dann auf und behüten diese Tiere bis zu ihrem natürlichen Tod. Ja, und das finde ich einfach so schön an dem Verein, dass wir damit ein Statement setzen können. Ja. Ne? Und wenn wir beim Thema Statement sind, also ich meine, ich krieg's ja die ganze Zeit auch bei Instagram mit, du verlinkst Laufen gegen Leiden immer wieder auch in deinen Posts. Ja. Und das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, warum du jetzt durch Deutschland läufst. Genau, richtig. Also mein Lauf durch Deutschland, ich möchte damit auf den Tierschutz aufmerksam machen, ganz klar. Und vor allem auch zeigen, wie leistungsfähig man als Veganer und Veganerin ist. Mhm. Man hat ja sonst immer so, du fällst ja vom Fleisch, sowas höre ich sogar aus der Familie, oder isst mal was Ordentliches. Und da denke ich mir immer, ich zeige euch jetzt mal, was ich eigentlich an Leistung abrufen kann, damit diese Kommentare echt einfach nur noch zu Staub zerfallen am liebsten. Ja, was meinst du, woher so Kommentare kommen? Das frage ich mich nämlich auch immer, ob es aus einer Eifersucht herrührt oder weil ich kann es mir nicht so ganz erklären, weil an sich die Leute brauchen uns ja nur anschauen und wissen ja, dass wir mindestens genauso leistungsfähig sind. Das ist eine echt gute Frage. Woher kommt das? Ich kann es nicht benennen. Ich habe das Familienglied auch nie dazu gefragt, warum er eigentlich mich da irgendwie bei jeder Familienfeier wieder drauf anspricht. Die letzten zwei nicht. Vielleicht hat er mittlerweile irgendwas gemerkt. aber es war eine Zeit lang. Er lebt immer noch. Ja, genau. Er lebt ja immer noch. Und also, ich muss sagen, wer mich jetzt noch nicht auf Fotos gesehen hat, man würde mich auch als Lauch bezeichnen. Wahrscheinlich. Und das abwehren. Ist, glaube ich, nicht wegen der veganen Ernährung. Nein, oder, sondern wahrscheinlich eher, weil du so genau. viel läufst. Weil, also ich, seit ich denken kann, habe ich die Figur, die ich habe. Andere würden es als perfekte Läuferfigur bezeichnen. Ja. Worüber ich total froh bin, weil Laufen das ist, womit ich mich extrem identifiziere. Mhm. Deswegen ist es eigentlich perfekt so. Und deswegen kann ich das auch so gut verbinden, das Laufen und den Veganismus so unter einen Hut zu bringen und vor allen Dingen so mit diesem, so, ich laufe 60 Tage, ich laufe über 1800 Kilometer, schaut euch das mal an, zu was ich fähig bin als Veganer. Ja, und ich finde das total großartig von dir, dass du das auch wirklich noch unter so ein Zeichen setzt, zu sagen, Leute, und ich weiß, dass euch das jetzt mega abfacken wird, wenn ich jetzt in der Zeitung sage, ich mache das für den Tierschutz, weil wir bringen einfach jedes Jahr viel zu viele Tiere um. Lasst es einfach, ja? Ja. Weil ich glaube schon, dass du damit, was du tust, echt Aufmerksamkeit erregst. Und dann natürlich auch eher so in den gängigen Medien mal vertreten bist. Du hast mir auch im Vorgespräch schon gesagt, dass du auch schon den ein oder anderen Zeitungsartikel abgekriegt hast. Und genau. Die müssen dann da durch, ja? Die müssen sich das dann einmal anhören. Ja. Was ich echt eine super coole Sache finde. Auf jeden Fall. Ja. Aber da drängen sich mir so ein, zwei Fragen auf. Ich meine, du hast es geplant, du wusstest dann, okay, hier und dort kann ich schlafen, du hast uns irgendwie gefragt, du schläfst ja nicht bei mir, du schläfst ja bei einer Freundin, da gehen wir gleich dann noch zum Essen hin, ich freue mich schon sehr drauf. Aber ja, die Arbeit kommt natürlich zuerst. Aber ja, wie regelt man das denn so organisatorisch, so ganz platt? Ich meine, du kannst ja jetzt zwei Monate nicht arbeiten. Richtig. Wie machst du das? Hast du das vorher irgendwie geklärt? Hast du vorgearbeitet? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich erzähle erstmal, ich arbeite in einem Biomarkt. Also klassisch im Einzelhandel. Und ich bin nach unserer Jahresinventur im Januar, habe ich mich mit meiner Marktleiterin und meiner Bezirksleiterin zusammengesetzt und habe den vorgestellt, was ich vorhabe oder was ich machen möchte, dass ich drei Monate frei haben möchte. Meine Marktleiterin wusste vorher schon Bescheid und hat das im Grunde genommen schon abgesegnet, weil ich auch einen sehr guten Draht zu ihr habe. Und meine Bezirksleiterin hat auch sehr schnell gesagt, ja, klar, mach das. Und ich hatte mir vorher noch so viel aufgeschrieben, wie Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterzufriedenheit. Ich musste das alles gar nicht zur Sprache bringen, sondern bin in das Gespräch reingegangen, habe gesagt, ich habe da was vor, ich möchte durch Deutschland laufen, ich plane dafür 3 Monate ein. Ich würde das gerne zwischen Mai bis Juli oder zwischen August bis Oktober machen. Sucht euch was aus. Und ja, das ging dann wirklich schnell, dass sie gesagt haben, oh ja, das finden wir gut, wir finden das unterstützenswert. Du kannst es gerne machen, von August bis Oktober. Und so war das gesetzt. Super cool. Ja. Ja, man muss ein bisschen Glück haben, aber wenn du sagst Biomarkt, sind die wahrscheinlich auch eher pro-vegan unterwegs, oder? Ja. Hat das damit gar nichts zu tun gehabt? Gut möglich. Also ich denke eher, dass er die Mitarbeiterzufriedenheit bei mir so ein bisschen da reingestellt hat. Ich hatte die Jahre davor ein bisschen zu kämpfen, mit meiner eigenen Zufriedenheit in der Arbeit. Mhm. Und die haben gemerkt, dass mir diese Auszeit wahrscheinlich auch sehr gut tun wird. Mhm. Dazu können wir später nochmal kommen. Ja, sehr gerne. und zwar, dann ist natürlich das auch eine wirtschaftliche Frage, ganz klar. Ja. Ich habe fast meinen gesamten Jahresurlaub. Das sind in meinem Fall, ich habe 36 Urlaubstage, muss man auf eine 6-Tage-Woche rechnen im Einzelhandel. Davon habe ich im Februar 2 genommen. Und die anderen, die ich eigentlich im Mai und Juni genommen hätte, sind aus bekannten Gründen verfallen. Oder was nicht verfallen, sondern ich hatte sie dann halt noch. Und so könnte ich 34 Urlaubstage wirklich für dieses Projekt nehmen. Und ja, und dann habe ich noch Überstunden aufgebaut. Und so hatte ich einfach die Möglichkeit, diesen Lauf zu machen, ohne das, ohne wirtschaftliche Einbußen. Mhm. Das heißt, ich bekomme weiterhin Gehalt, weil ich im Grunde genommen ja Urlaub und Überstunden jetzt abfeiere. Und so können auch alle Kosten gedeckelt werden. Andersrum, alle weiteren Kosten, die ich jetzt auf diesem Lauf habe, dafür habe ich, seit ich wusste, ich mache das, habe ich angefangen, Geld beiseite zu legen. Also wenn ich nicht das Glück habe, bei Freunden, Freundinnen, ich sage immer Freunde aus dem Verein, Freunde von Facebook über das Team bewegt, weil ich finde das so ein Vertrauen, was mir da entgegengebracht wird, dass die Leute sagen, ja klar kannst du bei uns übernachten. Deswegen bezeichne ich die einfach als Freunde. Mhm. Wenn ich das Glück nicht habe und ich muss umdenken und in ein Hotel oder in eine Jugendherberge, das habe ich alles durch Ersparnisse mache ich das. Und alles, was jetzt irgendwie mal auf dem Weg als Spende, ich hatte wirklich schon ein älteres Ehepaar in Lüneburg am Marktplatz, die das in der Zeitung gelesen haben, die das total schön fanden, die zwar nicht mitgelaufen sind, aber die mich quasi so auf den Weg schicken wollten, und die mir dann 20 Euro Spende in die Hand gedrückt haben. Die habe ich dann einfach direkt über die Plattform von Laufen gegen Leiden an Laufen gegen Leiden weitergegeben, weil ich gesagt habe, alles, was da kommt, geht zu 100% an Laufen gegen Leiden und eben in den Tierschutz. Das ist schon also ich finde es auch einfach cool, ich meine, da sieht man ja mal, wie viel Herzblut da bei dir auch dahinter steckt, ja. Ne, das überhaupt zu machen, deine ganz eigenen Erfahrungen wahrscheinlich auch zu machen, da werden wir bestimmt auch gleich nochmal drüber sprechen. Ja, aber also absolut bewundernswert, sag ich mal. Und wir sind ja auf jeden Fall froh, dass du das machst, dass wir dich alle auch mal kennenlernen. Und irgendwie habe ich zumindest auch das Gefühl, dadurch, dass man das bei dir immer sieht und wer so alles mit dir läuft, so der Verein wächst in meinem Universum so ein bisschen näher zusammen. So auf einmal habe ich immer mal wieder irgendein Gesicht, wo ich so denke, ach, die ist auch bei Laufen gegen Leiden, echt, wie witzig. Und die läuft jetzt auch mit Malte. Und irgendwie wird das alles so ein bisschen persönlicher dadurch. Also ich muss wirklich sagen, für mich habe ich das Gefühl, du bringst den Verein so ein bisschen näher zusammen, weil wir sind ja schon wirklich ein Verein, der sehr zerstreut ist und es geht eben um die Sache, aber außer, dass man sich bei Wettkämpfen mal sieht oder so, oder an dem Montagabend Skype-Zoom-Ding, wo ich auch immer noch nicht dabei war. Ich kann es empfehlen. Ja, ansonsten haben wir nicht super viele Berührungspunkte. Ne? Wir machen alle den Gute-Nacht-Lauf, aber es ist alles eher virtuell. Und das finde ich mega cool. Eine andere Frage, die ich mir noch gestellt habe, weil wir waren ja schon bei dem schwächlichen Veganer, der ja nichts wiegt und wahrscheinlich auch nichts isst. Nein, aber ganz ehrlich, also wie verpflegst du dich, worauf achtest du und welche Mengen musst du aktuell essen, dass das irgendwie hinhaut? Ich esse wahrscheinlich immer zu wenig momentan, aber ich fühle mich trotzdem nicht unfit, ist mal so. Ich schaue auch nicht auf die Mengen, die ich essen müsste. Also es gibt bestimmt Leute, die sagen würden, ich schaue mir an, wie viel Kalorien ich über den Tag verbraucht habe und gucke, was ich da reinkriege. Ich nutze meine Zeit aber lieber anders, als irgendwie Kalorien zu zählen, wenn ich ehrlich bin. Kann ich verstehen. Und deswegen esse ich einfach so viel, wie es mir gut tut. Mhm. Und ich habe, wenn ich wirklich das Glück habe, dass ich bei Freunden übernachten kann, da gibt es ein wunderbares Abendessen. Heute Abend die Lasagne, ich betone es nochmal. Danke, Isa, an der Stelle. Wir freuen uns. Und ja, zum Frühstück versuche ich so viel Müsli, Porridge, manchmal aber auch Brötchen, weil so nach 10 Tagen Porridge denkt man sich so, ich kann keine Haferflocke mehr sehen. Da gibt es auch einfach mal ein Brötchen. Und genau da so viel wie möglich, also 2 Stunden vor dem Lauf. Aber nicht so, dass es mich irgendwie beschwert. Und ja, auf dem Lauf habe ich dann häufig eine Banane dabei. Ich habe salzige Mandeln, hatte ich jetzt auch schon mal dabei. Was ganz gut ist, um den Salzhaushalt irgendwie wieder ein bisschen hochzukriegen, vor allen Dingen bei sehr sonnigem Wetter. Ich habe Riegel dabei und dann noch so Gummiwürfel von Blocks. Ich nenne sie einfach Gummiwürfel. Einfach Zucker quasi. Einfach viel Zucker. Ja. Und ich versuche dann natürlich aber auch, wenn ich den Lauf beendet habe, dann auch schon mal so, ich sag mal, Nachmittag, späten Nachmittag vor dem Abendessen auch nochmal was zu essen. Und dann gerne auch was viel Fett hat, weil ich über oder während des Laufs fast nur Kohlenhydrate irgendwie reinschaufel. Da dann Fett, also alles, was mit Hummus und Avocado ist, ist super. Ja, das hatte ich sehr sympathisch für mich gemacht. Ich habe nämlich, Malte ist ja erst bei mir und dann gehen wir gleich noch rüber zum Abendessen, aber ich habe dann gefragt, so Malte, was möchtest du denn essen, wenn du kommst? Ah ja, so Toast mit Avocado ist voll in Ordnung. Ich denke so, das ist mein Mann. Ich esse jeden Morgen 2 Brötchen mit Avocado aktuell, weil ich auch Porridge irgendwie nicht mehr sehen kann. Und verstanden. Wir sind auf einer Welle. Ja. Und es hat mich, aber da sind wir nicht auf einer Welle, was mich dann doch geschockt hat, dass du nur eine halbe Avocado gegessen hast. Also das ist ja was ich nicht kann. So, die Avocado ist eigentlich immer weg. Ich muss gestehen, ich habe heute Morgen schon eine ganze Avocado gegessen. Okay. Gut, okay, das gleicht es dann aus. Okay. Aber das war, da habe ich kurz so gedacht, oh Gott, was für eine Selbstbeherrschung dieser Mann hat. Das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich esse die andere Hälfte noch nach diesem Podcast. Okay, das ist ein Wort. Ich erinnere dich gleich daran. Ja, super. und so von den Mengen guckst du einfach, du hörst auf deinen Körper und versuchst es irgendwie, oder? Ja, genau, richtig. Ja. Also die Sorge war natürlich immer, zu schnell zu viel abzunehmen. Mhm. Und das ist aber am Anfang gar nicht passiert und ich war da echt noch total frohen Mutes. Das ist so, ach cool, das geht gar nicht so stark runter. Und dann hatte ich eine Zeit, wo es plötzlich rapide runterging, wo ich mir auch schon, ich habe mich kurze Zeit vielleicht auch so ein bisschen verrückt gemacht und habe dann aber gedacht, ganz ehrlich, hör einfach auf deinen Körper, auch während des Laufs, und habe da gemerkt, okay, ich habe keine Anzeichen von Schwäche, ich kann die Leistung immer noch genauso abrufen wie am Anfang des Laufes und vertraue jetzt eigentlich mehr einfach so auf mein Inneres als auf die Zahl, die auf der Waage steht. Ja, ich glaube, der Körper weiß ja auch, wie es geht. Ne? Also ich glaube, da muss man auch einfach auf die Urinstinkte des Körpers vertrauen, dass der vielleicht da so dachte, Alter Junge, was tust du da gerade? Das ist total überhaupt nicht das, was ich gewohnt bin. Und deswegen werfe ich jetzt irgendwie mal 5 Kilo runter, weil dann ist es vielleicht auch leichter. Vielleicht. Also würde jetzt für mich auch Sinn ergeben. Und am Ende, ja, kann mir vorstellen, nach den 60 Tagen müssen wir erstmal feasten, was das Zeug hält und alles stimmt. rein, was irgendwie geht. Die 5 Kilo sind übrigens genau das Gewicht, was ich im Rucksack habe. Also vielleicht auch das. Warum sind wir auf einmal so schwer? Ja, genau. Lass uns Ballast abwerfen. Stimmt, Rucksack, ja, da bringst du mich ja auf ein Thema. Also du... Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr den Anthony verfolgt, der ist ja auch durch Deutschland gelaufen und hat auf Suizid und Depression aufmerksam gemacht. Auch auf jeden Fall nochmal hörenswert, sich anguckenswert und so weiter, falls man da noch nichts von gehört hat. Extrem wichtiges Thema, das jetzt am 10. September nochmal sehr gut geteilt wurde, weil das am 10. September war er vor einem Jahr fertig mit seinem Lauf. Genau, und der hat ja auch ein super schönes Video. Vielleicht können wir das einfach mal in die Shownotes packen, weil es ist vom Thema ähnlich. Und ich glaube, er hat dich auch ein bisschen noch gebrieft, oder? Also ich hatte da mal was mitbekommen. Absolut gebrieft, inspiriert, ist mittlerweile ein sehr guter Freund geworden. Mhm. Ich kann ihn immer erreichen, wenn irgendwas ist. Das ist auf jeden Fall wunderbar. Ja. Sehr cool. Ja, und der hatte ja, das weiß ich noch, das habe ich ja auch verfolgt, leider als er hier in der Gegend war und ich wollte mitlaufen den einen Tag, hat es mich komplett umgehauen in der Nacht und ich bin so krank geworden. Ich bereue es bis heute und ich wäre jetzt auch nicht müde zu sagen, dass ich so gerne dabei gewesen wäre. Aber so ist es halt manchmal. Aber er hatte ja den großen Vorteil, dass seine Freundin damals noch, mittlerweile glaube ich verlobt, oder? Genau. Das war ja auch noch so eine super schöne Geschichte am Ende. Die ist ja immer mit dem Auto wenigstens hinterhergefahren und die haben dann zusammen da irgendwie genächtigt. Was natürlich auch, glaube ich, eine riesen Mammutaufgabe ist für eine Person, die das so supportet. Aber du hast deinen Rucksack und sonst nichts. Richtig, ich habe meinen Rucksack. Ich habe meinen wunderbaren Rucksack, wo alles reinpasst von meinen Klamotten. Also ich habe noch ein Outfit so für nach dem Lauf. Ich habe eine sehr leichte lange Hose, generell alles sehr leichtes Gepäck. Irgendwie noch zwei Shirts, die aus Tencel und Baumwolle bestehen, die wesentlich leichter sind als klassische Baumwoll-Shirts. Die wurden mir zur Verfügung gestellt auch. Mhm. Und die Firma kommt aus Marburg. Was? Ehrlich? Okay, gut. Ich will keine Werbung machen, aber wie heißt die Firma? Ich glaube, ich weiß welche. Wild. Ja, ich glaube, ich habe davon schon mal gehört, dass die mega gute Sachen machen sollen. Genau. Ja, krass. Wo wir jetzt gerade auch hier in Marburg sind, das passt irgendwie. Deswegen müssen wir... Psst, Wild. Anzeige Ende. Okay, unbezahlt oder bezahlt. Nee, ist egal. Gesponsert. Okay. Gesponsert. Okay. Vielen Dank dafür, wenn irgendwer von Wild das hören sollte. Was habe ich noch dabei? Ich habe ein zweites Paar Laufschuhe, weil ich so denke, die Schuhe... Ach, das ist, vielleicht ist es auch nicht so, aber ich fühle mich gut damit. Meine Schuhe haben dann halt einfach über 24 Stunden Zeit, sich wieder aufzubauen, sage ich mal, was die Dämpfung angeht. Deswegen habe ich immer ein zweites Paar Laufschuhe dabei. Ich habe daneben noch Barfußschuhe dabei für die Freizeit, damit die Füße sich nach dem Laufen wirklich auch einfach entspannen können und nicht wieder in so einen klassischen Laufschuh oder irgendwas anderes, in einen Sneaker reingepresst werden. Ich bin ganz stolz auf meine Laufsocken, die ich passend zu den Laufschuhen ausgewählt habe. Und im Groben und Ganzen ist es das. Ein zweites Laufoutfit habe ich noch dabei. Sehr cool. Ja. Und ich habe schon gehört, dass man dir auch gerne mal so kleine Pakete und Briefe zuschickt. Was ist da dann drin? Da drin sind dann nochmal Riegel. Manchmal noch ein paar von meinen Aufklebern, aber das war's. Okay, also ich habe nämlich wirklich gedacht, du machst es vielleicht irgendwie wirklich so, dass du dann auch mal neue Klamotten geschickt bekommst, aber ist ja auch eigentlich bescheuert. Also wenn, richtig. Du kannst ja waschen wahrscheinlich. Genau, ich kann ja überall waschen. Ich wasche auch im Waschbecken, in der Jugendherberge oder Hotel. Mhm. Das geht auch. Und ich habe sogar schon einmal wieder Sachen nach Hause geschickt, weil ich festgestellt habe, ich habe die 8 Tage lang nicht benutzt und das Gewicht spare ich mir. Der Rucksack hat sich jetzt, glaube ich, auf dem Lauf 2-mal so ein bisschen verändert. Ich hatte die ersten 12 Tage noch eine Trinkblase dabei. Da waren es auch immer über 30 Grad. Dann wurde es etwas kühler und ich habe gemerkt, ich brauche die Trinkblase nicht mehr. Dann habe ich sie zu Hause gelassen. Mhm. Und jetzt laufe ich mit 1,5 Litern Wasser, was ich natürlich aber auch hier und da gerne auffüllen kann. Also es ist mittlerweile wirklich so, ich klingel dann einfach irgendwo oder wenn jemand im Vorgarten ist, dann quatsch ich die an und frage nach Wasser. Das sagt ja auch eigentlich nie jemand, nein, du genau. Bist nicht. Oder ist ja eher so die eigene Hemmschwelle, ich kann jetzt nicht nach Wasser fragen. Die war am Anfang groß, aber das ist auch ein Learning, das ich mitgenommen habe und das ist auch so eine so ein bisschen selbst auferlegt, einfach mal aus der Komfortzone rauszutreten und sich mit Leuten unterhalten oder Leute anzusprechen, die man nicht kennt. Mhm. Oder sich mit Leuten auch auf dem Weg zu unterhalten, die jetzt mit mir mitkommen. Also wir kommen jetzt schon zu dem Privaten, ja, ne? Also weil das, ich würde mich jetzt auch sowieso fragen, ich meine, der Malte, den ich jetzt kennengelernt habe, kommt hier an mit einem 5-Kilo-Rucksack, sonst nichts. Er braucht eine Dusche und ein Brötchen mit Avocado und er ist glücklich. Aber mich würde jetzt auch interessieren, wer ist Malte abseits von dem und was sind vielleicht auch so deine Motivationen? Also ne, abseits vom, ich laufe für den Tierschutz und möchte damit aufmerksam machen, weil es ein wichtiges Thema, aber das kann ja nicht alles sein, oder? Nee, das ist nicht alles. Also ich habe auch noch so ein eigenes Thema, was mich dazu gebracht hat. Ich laufe und versuche, viele Leute kennenzulernen, mich da irgendwie auch einfach zu öffnen. Ich hatte in den letzten 2 bis 3 Jahren habe ich mich irgendwie so, ich sage mal, eingemauert zum Teil, um weniger verletzt zu werden wahrscheinlich auch. Da kommt man wieder so ein bisschen zu den Familienfeiern, wo der Onkel einem dann erzählt, man solle doch mal was Ordentliches essen. Mhm. Und er meint damit halt irgendwie einfach Fleisch. Wobei er weiß, das dass ich sonst seit über 2 Jahren vegan esse. Und dann hat man irgendwann so wenig Lust, sich irgendwie ja, sozial einzubringen und macht immer mehr dicht. Was dann irgendwie so dazu führte, dass man irgendwie auch gar nicht mehr rausgeht. Ich mach mal mit rausgehen, meine ich, ne? So abends irgendwie mal auf Partys. Ich habe einen Freundeskreis seit der Realschule. Wir sind 5 Jungs. Bei denen kann ich ganz anders sein, natürlich. Mhm. Aber wenn man so, ich sag mal, eher ja, unbekanntere Leute, da ging es halt überhaupt nicht. Und das war im Grunde genommen auch so für mich das, was ich mit auf den Lauf so mitgenommen habe, wo ich gesagt habe, du musst mal raus aus deiner Komfortzone. Du bist teilweise bei Leuten, die du nur über soziale Netzwerke kennenlernst, die du mit denen bisher noch nie gesprochen hast. Ich war jetzt auch bin bei Tristans Eltern untergekommen, die kannte ich halt vorher auch gar nicht. Ja. Und wir haben uns gestern Abend noch so nett unterhalten, was einfach, wo ich einfach sage, das ist so cool, das hätte vor 6 Monaten bis 2 Jahren definitiv nicht geklappt. Ja, mega cool. Also ich höre da auch so irgendwie raus, dass du, glaube ich, den Leuten jetzt auch einfach anfängst, einen Vertrauensvorschuss zu geben, kann das sein? Ja. Ja, finde ich halt echt eine coole Sache, weil man verlernt es so, oder? Ja, ich glaube schon, genau. Ja. Man ist da wirklich dann irgendwann so, dass man misanthropische Züge, so nenne ich das auch irgendwie gerne mal, ne? Dass man so einfach Leute irgendwie nicht mehr leiden kann, obwohl man die einfach nicht kennt. Und das ist irgendwie so bescheuert. Man muss mehr auf die Leute zugehen und sich dem öffnen, weil dann öffnet sich der Gegenüber auch oder die Gegenüber. Mhm. Und auch eine ganz witzige Geschichte, die jetzt vor 2 Tagen passiert ist. Ich habe mir auf dem Lauf immer gewünscht, dass mal irgendjemand mit einer Drohne vorbeikommt. Und wir hatten jetzt, ich finde Drohnenbilder immer herrlich. Ja. Und wir hatten vor 2 Tagen, da war ich mit Franzi, Niklas und Tristan unterwegs. Und Grüße an das Erdnussbutter Racing Team an der Stelle. Und da waren wir dann unterwegs und da stand jemand auf einer großen Wiese mit seiner Drohne. Und dann habe ich zu den dreien gesagt, ich quatsche den jetzt an und frage den, ob der einfach mal Videos von uns macht. Was kann passieren? Der sagt nein und dann war es das. Okay, genau sowas hätte ich auch vor einigen Monaten einfach noch nicht gemacht. Und ich gehe da hin, quatsche ihn an und der sagt, ja, okay, können wir machen. Ich warte noch aufs Video, aber ich freue mich schon richtig drauf. Es sieht bestimmt super cool aus. Mega cool. Aber also, entschuldige die Frage, aber die drängt sich mir leider auf, weil also ich kann das voll nachvollziehen, was du sagst. Und ich bin doch auch manchmal so ein richtiger Einsiedler. Hast du nicht Angst, dass dir die Leute auch irgendwann mal auf den Sack gehen, auch wenn die alle so nett sind, sondern einfach aus deiner Motivation raus, weißt du, dass du manchmal, also dass du vielleicht einfach so denkst, so eigentlich will ich gerade gar nicht mehr in Gesellschaft sein. Hattest du da Angst? Ist das passiert? Die Gefahr, oder ja, diese Angst, die Sorge, ich würde sie Sorge nennen, Angst klingt so groß. Also die Sorge war natürlich schon, dass man vielleicht aufwacht und man denkt so, boah, heute bin ich Misanthrop, heute kann ich keinen Mensch um mich haben. Aber die ist nie eingetroffen. Also das war auch nie so, dass ich dann gesagt habe, boah, ich biege jetzt schnell links ab, weil ich habe keine Lust mehr. Ich habe dann auch irgendwann, ne, gab es mal einen, der hat mich begleitet, der hat mich, ich glaube, ich hatte extrem wenig zu reden an dem Tag, aber das war vollkommen okay, weil ich hatte da auch kein Mitteilungsbedürfnis und er scheinbar umso mehr, oder er hat das gemerkt und hat dann von allem Möglichen erzählt. Der Mann war Ende 50, hatte schon über 500 Läufe und hat genau 50 Marathons gemacht und hat danach gesagt, okay, jetzt reicht's. Ich habe 50 Marathons und gut ist. Und davon hat er mir erzählt und er konnte mir auch irgendwie zu jedem Ort, an dem wir vorbeigelaufen sind, was erzählen. Das war an dem Tag einfach nur gut. Ich konnte einfach nur zuhören. Es war wie so ein Live-Podcast neben mir. Schön, und ja. Das tat mir an dem Tag auch einfach gut, weil ja, ich an dem Morgen schon aufgewacht bin und erst gedacht hatte, ich habe gar keine Leute dabei und war so ein bisschen, oh cool, du bist heute mal so ein bisschen für dich, kannst einfach mal deine Gedanken. Und dann war er dabei und es war aber auch total gut, weil ich hatte irgendwie keine Motivation zu reden und dann ergibt sich das halt einfach so. Mhm. Und sonst bin ich schon immer echt neugierig. Vor allem die Neugierde auf die Leute und auf das, was mich irgendwie beim Lauf erwartet. Ich sage auch immer total gerne morgens, wenn mich dann Leute verabschieden, das ist so genial. Ich bin jetzt auf dem Weg und in 4, 5 oder 6 Stunden bin ich wieder an einem ganz anderen Ort und lerne, wenn ich jetzt nicht im Hotel schlafe, lerne da neue Leute kennen. Das ist schon echt herrlich. Ja, aber es ist ein Riesenschritt. Ja. Also wirklich, also weil klar, also das, wenn du das erzählst, es kann ja nur Spaß machen, aber irgendwie kann ich auch total diesen Gedankengang nachvollziehen, dass man sich so denkt, oh, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, es ist auch viel, sich dann wirklich drauf einzulassen, ne? Zu sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht damit gerechnet, dass ich heute mal alleine bin, jetzt ist hier trotzdem Mensch, aber ich verschließe mich jetzt nicht, sondern ich gucke einfach mal, was passiert und ich sende vielleicht auch einfach mal Signale in Richtung, hey, eigentlich heute nicht so viel Lust zu reden und dann ergibt sich daraus was. Genau, das ergibt sich schön. Immer, das ist ganz cool, ja. Hast du vielleicht so 1, 2 Begegnungen, die dir so passiert sind in den letzten 40 Tagen, die du unbedingt teilen möchtest? Absolut. Ich habe eine Begegnung, die auch direkt an Tag 3 passiert ist. Oder Tag 4. Aber das ist egal. Und zwar, da bin ich von Kiel aus losgelaufen. Frag mich bitte nicht, wohin. Und irgendwo in, ich weiß den Ort noch, Schwentinental. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wer kennt ihn nicht, Schwentinental? Genau. Das ist auf jeden Fall schon gehört. Da kommt mir eine Frau entgegen in einem Laufen gegen Leiden-T-Shirt. Und ich habe erst gedacht so, hey cool, die hat von deiner Aktion gehört, die hat geschaut, wo du bist, die ist dir jetzt entgegengelaufen und begleitet dich ein Stück. Und dann habe ich so, hey, hallo, das ist ja cool, und wer bist du denn? Und sie so, ja, ich bin die Ela und ich laufe hier gerade so meine Runde. So. Ach so, okay, du hast wie? Das gar nicht mitbekommen. Du hast das gar nicht mitbekommen von mir. Ich bin doch nicht so wichtig. Aber sie hat halt auch gesehen, dass ich auch das Laufen gegen Leiden-Shirt anhabe. Das heißt, wir hatten einfach schon mal dieses Erkennungszeichen und wussten sofort, hey cool, wir kennen uns irgendwie, obwohl wir uns nicht kennen. Ja, und dann habe ich mich wirklich ganz kurz mit ihr unterhalten, war irgendwie von dieser Situation so geflasht, dass ich auch ganz vergessen habe, irgendwie noch ein Foto mit ihr zu machen, was ich eigentlich immer ganz gut finde, um diesen Moment dann nochmal festzuhalten, aber der hat sich so eingebrannt. Genau, ganz kurz unterhalten und dann hatte ich sie auf Facebook auch gefunden, in meiner Pause, die ich dann irgendwann danach gemacht hatte. Mhm. Und mich bei ihr nochmal bedankt für das Gespräch und das total cool war und was für ein Zufall. Und abends schrieb sie dann, dass ihr Mann mich am nächsten Tag begleiten möchte. Ach, wie cool. Und jetzt weiß ich auch wieder, ich bin nach Plön gelaufen. Und genau, ihr Mann, Stefan, ist dann nach Plön gekommen und hat mich für 8 Kilometer begleitet und ist die dann wieder zurückgelaufen. Und ich habe mich auf den Weg weiter nach Knese gemacht. Wer bei Laufen gegen Leiden ist, weiß, was Knese ist. Warte, ja, erzähl es. Knese ist ein, oder in Knese gibt es den wunderbaren Forsthof von Anke, die dort ein wunderbares Hotel hat, ja, mit sehr, sehr leckerem Essen, wo auch schon mal eins mindestens, vielleicht auch 2 Laufcamps stattgefunden haben. Ich glaube, es sind 2 gewesen und ich wollte nämlich letztes Jahr, dieses Jahr war das, eine der letzten Sachen, die noch irgendwie stattgefunden haben vor Corona. Und ich wollte eigentlich auch hin und bei mir war es tatsächlich ein finanzielles Problem, dass ich nicht gekommen bin. Und als dann halt wirklich auch alles andere in dem Jahr einfach dann so brach lag, dachte ich mir so, schade, dass du da nicht hingekommen bist. Ja, aber also ich wollte dich nicht unterbrechen. Kein Problem. Also ich war selber auch nicht beim Laufcampen in Knese und habe es deswegen jetzt mal besucht und muss sagen, es ist wunderbar da. Mhm. Aber nochmal zurück, er hat mich dann 8 Kilometer da begleitet und hat mich dann irgendwann auf meinen weiteren Weg geschickt und das war einfach so genial. Also wir haben da irgendwie so viel voneinander mitgenommen, echt über viele Themen gesprochen, so was er so macht, ist total interessant. Er arbeitet beim Theater in Kiel und das ist auch, ich bin immer total neugierig, was die Leute so machen, wenn sie gerade nicht laufen, und kann da einfach auch so extrem viel erfahren und das war auf jeden Fall so ein Moment, der wunderbar war. Und dann war der Lauf von Minden nach Herford, einfach aus dem Grund, weil da 15 Leute plötzlich standen. Ehrlich, auch schön. Großer Dank an Dennis, der sich dafür eingesetzt hat. Dennis aus Kempten. Dass so viele Leute dann plötzlich dabei sind, das war auch sein großes Ziel. Er wollte unbedingt eine der größten Crowd irgendwie an den Start holen und hat da wirklich so viele Leute mobil gemacht. Und dann sind wir mit 15 Leuten auf die 40-Kilometer-Tour gegangen. Und bei so vielen Leuten verfliegt die Zeit unfassbar schnell, weil man irgendwie von jedem nochmal was mitnehmen möchte. Und da habe ich auch Leute kennengelernt, wo ich auch so sage, boah, größten Respekt vor der Leistung, die ihr macht. Also da war, was richtig nachhaltig bei mir hängen geblieben ist, die Doro, die eine 5-Tages-Etappe gemacht hat von sich zu Hause nach Norddeich, und da ist sie teilweise am Tag 50 und 70 Kilometer gelaufen. Krass. Ja. Über wie viele Tage nochmal? 5 Tage. Ja. Ich weiß nicht genau, wie weit es war, aber richtig krass. Und im Grunde genommen ist jeder Tag wieder besonders, aber das ist so das, was richtig hängen geblieben ist. Ich würde gerne von allen erzählen, aber ich habe mir ein Journal geschrieben und ich weiß noch nicht, was ich daraus mache. Also ich habe mir wirklich jeden Tag aufgeschrieben, was ich erlebt habe. Teilweise wirklich so direkt danach, damit ich es bloß nicht mehr vergesse. Mhm. Wenn es so ganz kurze, kleine Begegnungen zwischendrin waren mit Läufern oder Läuferinnen, die einfach so am Wegesrand plötzlich da waren, mit denen ich dann vielleicht 2 bis 5 Kilometer gelaufen bin. Dann habe ich ziemlich schnell, nachdem sich unsere Wege getrennt haben, kurze Pause gemacht und was eingetragen, damit es so richtig frisch ist. Super cool. Ja, also ich glaube, das ist mit Sicherheit auch sowas, was man mitnimmt, dass man einfach achtsamer wird für die kleinen Dinge, ja. Oder? Ja, und es ist ja heute Tag 40 von 60. Das heißt, oh Gott, es sind jetzt 2/3 rum. Oh ja. Das heißt, wir haben heute ein kleines Jubiläum eigentlich auch zu feiern. und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja wirklich nochmal, wenn alles rum ist. Das fände ich zum Beispiel sehr cool, wenn du dann nochmal dazukommen würdest. Ich komm nochmal hierher. Ich besuche dich nochmal. Entweder nach Marburg oder über Skype müssen wir dann mal gucken. Nein, aber wenn du jetzt so ein Zwischenfazit ziehen solltest, ich finde das interessant, weißt du, wenn du jetzt ein Zwischenfazit jetzt ziehst und ich frage dich irgendwie in einem Monat nochmal, was hast du denn da erzählt, Malte? Genau, und ich sage, boah, die letzten 20 Tage, die waren, puh. Zwischenfazit, ich bin auch so ein Zahlenmensch, ne? Ich fange jetzt einfach nochmal an, so Zwischenfazit. 40 Tage von 60 Tagen habe ich hinter mir. Ich hatte 5 Regentage, wobei eigentlich nur ein Tag so ein richtiger Regentag war. Mhm. Die anderen, da hat es dann zwischendrin mal irgendwie geregnet. Ich habe über 1200 Kilometer wahrscheinlich mittlerweile schon auf der Uhr. Und unzählige Begegnungen einfach, was total genial ist. Und deswegen, Zwischenfazit fällt total positiv aus. Also ich finde es total genial, dass ich diese Möglichkeit habe, das zu machen, dass alles mitspielt. Vom Körper her, vom Kopf her, von den ganzen Materialien her, die ich habe. Und dass es da irgendwie keine Rückschläge gibt, sag ich mal so. Ich habe irgendwann wurde ich sogar so entspannt, dass ich Hotels irgendwie einen Tag vorher erst gebucht habe, weil ich gedacht habe, das wird auf jeden Fall irgendwie klappen. Also ich bin dann irgendwann so entspannt geworden. Ich glaube, das zeigt auch so, wie sehr ich mich von Tag zu Tag mehr und mehr darauf eingelassen habe. An Tag 1 war ich noch so krass aufgeregt und saß irgendwie noch im Auto 10 Minuten bevor es losging und war, ich weiß nicht, wahrscheinlich, vielleicht habe ich sogar gezittert in dem Moment, so ja. Vorfreude, Aufregung, alles, was dazugehört. Aber mittlerweile ist einfach so eine Entspannung da reingekommen. Wirkt auch so, wenn man mit dir spricht. Ne? Also ich habe auch schon mal, als wir dann vom Schloss runtergelaufen sind, Malte so gefragt, ja, planst du es eigentlich wenigstens irgendwie, dass du auch mal kürzere Läufe hast, dass du dich ein bisschen entspannen kannst oder so? Und deine Antwort war ja im Prinzip, nö, also halt von Tag zu Tag, ne? Ich muss halt jeden Tag dann die Strecke irgendwie ja, genau. laufen. Und, richtig. Ja, also das merkt man auch, dass du jetzt auch nicht so großartig da drin bist, was alles noch kommen könnte, sondern ja. Es ist halt so, du hast deinen 5-Kilo-Rucksack, du hast alles bei dir. Oder? Und dann geht's los, ja. Das ist, genau, vor allen Dingen dieses, den jeden Tag so nehmen, wie er kommt und auch nur an den Tag zu denken. Das ist auch was ich von Anthony mitgenommen habe. Ne? Einfach Tag für Tag, das ist ja auch das, was er extrem häufig gesagt hat. Und was sich bei mir auch so eingebrannt hat im positiven Sinne. Ja. Ja. Tag für Tag, Schritt für Schritt. Tag für Tag, Schritt für Schritt, ja, so ist es. Das ist mega cool und das ist fast ein schöner Abschluss, aber ich würde jetzt gerne nochmal, du hast noch 20 Tage ja. Und naja, bis die Episode rauskommt, hast du vielleicht noch 15 Tage. Okay. Schauen wir mal. Wenn jetzt noch jemand sagt, ich will unbedingt gucken, ob Malte noch bei mir vorbeikommt und ich würde so gerne dabei sein, wie kann man das denn am besten verfolgen? Wir können es ja auch alles in die Shownotes packen. Genau, also am besten unter eatmiles.com. Mhm. Das ist die Homepage, die ich dazu gebaut habe. Da gibt es auch eine Übersicht der Städte, in denen ich ankomme, inklusive einem genauen Start- und Zielpunkt. Ansonsten über Instagram, da bin ich halt am aktivsten. Das nennt sich dann eatmilesrunvegan. Und das war's. Strava, da gibt es noch Strava. Die Events. Strava habe ich gesagt, oh Gott, was nicht auf Strava ist, bist du nicht gelaufen und ich habe Strava vergessen, es tut mir leid. Ja genau, da gibt es dann noch die Events. Strava ist natürlich für Läuferinnen und Läufer, die sich damit auskennen, super. Für Leute, die dann nicht so, die würde ich dann eher auf meine Internetseite verweisen. Mhm. Ja, also Strava hat mich aber auch geärgert heute, muss ich sagen, weil ich hatte ja die Veranstaltung, da hatte ich ja auf Zusagen geklickt. Es hat sich dann aber so entwickelt, dass ich nicht die ganze Strecke mitgelaufen bin, sondern eigentlich nur einen Teil. Ich hatte Gott sei Dank die Strecke zu Garmin runtergezogen. Von daher wusste ich, wo du startest, beziehungsweise wo du ankommst, also ja, wo ich hätte starten müssen. So. Aber dann wollte ich das bei Strava nochmal nachverfolgen. Es war aber schon nach 10 Uhr, das heißt, die Strecke war weg und ich konnte die auch einfach nicht mehr wiederfinden. Und auch bei dir in der Gruppe, in dem Club, also ging es dann auch wirklich erst wieder ab dem 15.09. weiter, dass ich da die Strecke gesehen habe. Ja, sobald der Start ist, nehmen die von Strava diesen Lauf irgendwie raus. Ja, also das ist so, dass hier jemand zuhört von Strava, war nicht cool. Also und dann habe ich über Beacon versucht, dich zu verfolgen. Da stellst du den Link immer online. Genau, richtig. Und da habe ich dann deinen Punkt gesehen, aber meinen nicht. Das heißt, es hat mir auch überhaupt nichts gebracht, weil ich wusste ja nicht, in welcher Straße ich gerade stehe. Weil nee. Ja, das mit dem Finden über Strava, Beacon, das ist auf jeden Fall noch verbesserungswürdig. Ja, wir haben uns dafür gefunden. Ja, genau. Aber zumindest, wenn ihr Bock habt mitzulaufen, vielleicht Malte einmal kurz Bescheid sagen, dass er damit rechnen kann. Eine Nachricht schicken ist immer Gold wert. Ja, genau. Wir hatten ja Gott sei Dank noch Handynummern ausgetauscht, dass du dann einmal wenigstens kurz angerufen hast. Ja, wir packen das auf jeden Fall alles unten in die Shownotes. Ja. Du kommst dann am 4.10. an. In Augsburg. In Augsburg. Genau. Und ich habe im Kopf, das ist auch der Tag des Tierschutzes, oder? Ja, richtig. Hast du dir das so überlegt wahrscheinlich? Das war einfach ein positiver Zufall. Also ich hatte ein bisschen geschaut, okay, an welchem Tag kann ich ankommen, der vielleicht auch noch eine gute Aussage hat. Mhm. Der Weltvegan-Tag ist irgendwann im November. Das hätte ich nicht geschafft. Weltvegetarier-Tag. Ich selber esse vegan, das würde nicht so richtig zu diesem Projekt passen. Und dann habe ich gesehen, dass am 4. Oktober der Welttag des Tierschutzes ist. Und habe mir gedacht, perfekt, das passt doch. Sollte so sein. Und dann habe ich im Grunde genommen die Strecke dann von hinten aufgezogen und geplant oder die Tage so. Und ich habe im Grunde genommen den 4.10. gesetzt und habe dann das Startdatum anhand dessen festgelegt. Sehr cool. Coole Geschichte, coole Idee, cooles Projekt. Dankeschön. Ich bin total happy, dass ich morgen auch wenigstens mal dabei sein kann. Yes. Wir laufen dann quasi morgen von Marburg nach Neustadt. Ja. So war ich die Strecke schaffe, aber ich habe auch schon gehört, dass du ja zwischendurch auch mal wanderst, wenn es gar nicht geht. Ne? Genau, richtig. Also wenn es bergauf geht, dann gehen wir. Und ich habe mir so verschiedene Regeln, ist immer so ein großes Wort, aber ich betitel sie jetzt mal als Regeln gesetzt. So, sobald die 10 Kilometer überschritten sind, schaue ich nach einer Bank zum Ausruhen. Also, und das hat sich auch erst entwickelt. Ich habe nämlich teilweise, bin ich dann so 15, 16 Kilometer ohne mal gelaufen, ohne mich mal auszuruhen und habe dann gemerkt, oh Gott, das ist eigentlich echt viel zu viel, vor allem wenn man so einen 40-Kilometer-Tag vor sich hat. Und dann habe ich gesagt, okay, ich setze mir jetzt einfach diese Regel, alle 10 Kilometer gibt es eine Pause. Punkt. Da wird nicht dran gerüttelt. Wenn da bei Kilometer 10 keine Bank ist, dann kommt sie nach einem Kilometer. Und wenn da keine Bank ist, dann ist da keine Bank, dann setzt man sich halt auf den Boden und gut ist. Aber Pause ist wichtig. Ja. Das beruhigt mich gerade ein bisschen. Ich glaube, ich wird das morgen auf jeden Fall ein super entspannter und schöner Tag. Ja. Ich freue mich total drauf. Ich mich auch. Ja, und ich würde sagen, das letzte Wort hast natürlich du als Gast. Oh Gott. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das, was noch kommt in den nächsten 20 Tagen. Und habe jetzt schon erzählt, wo ihr sowas über das Projekt rausfinden könnt. Und wenn ihr mehr aber über den Verein Laufen gegen Leiden wissen möchtet, geht auf laufengegenleiden.de. Wenn ihr das gut findet, was ich mache, würde ich mich auch richtig freuen, wenn ihr Laufen gegen Leiden dabei unterstützt, dass sie Lebenshilfe unterstützen. Es gibt einen Spenden-Button auf der Internetseite. Und wenn ihr was spendet, es würde mich mega freuen, wenn ihr dann einfach den Zusatz Eat Miles, Run Vegan mit reinsetzt in den Betreff. dann kann ich es nämlich genau zuordnen, dass ihr das quasi spendet, weil ich euch darauf aufmerksam gemacht habe. Cool. Das ist, glaube ich, so das. Ja. Ein Euro hat bestimmt jeder. Sollte einem das auf jeden Fall wert sein, dich dabei zu unterstützen und den Verein auch. Ja, cool. Dann danke, dass du da warst. Wir freuen uns jetzt auf die Lasagne und geben zurück zu Ludwig und Lukas uns diese Woche. Hervorragend. Grüße. Ciao, ciao. So, das war das Gespräch zwischen Tabea und Malte Kleen. Und wie gesagt, wie auch angesprochen, ihr könnt die Aktion auch nochmal auf Instagram bei Malte nachvollziehen und euch angucken. Und es geht ja noch ein Weilchen. Also insofern unterstützt, wo es dann nur geht. Ja, auf jeden Fall eine sehr coole Aktion, finde ich nämlich auch. Ich habe das natürlich dann verfolgt, weil die Tabea das schon recht, recht früh hier zur Sprache gebracht hat, dass sie das gerne machen würde. Und da kann man das natürlich auch so ein bisschen oder konnten wir so ein bisschen eher verfolgen, zumindest für diejenigen, die es noch nicht wussten und auf jeden Fall unterstützen wert. Und auch hier nochmal eine Ode an Podcasts, dass man durch sowas hier dann auch mal ein bisschen seinen Horizont erweitert. So ist es. Und wir alle mussten unseren Horizont erweitern in diesem Jahr, denn es gibt ganz neue Voraussetzungen und ganz neue Umstände bei Läufen und seit Neuestem gibt es ja auch wieder den einen oder anderen Wettbewerb. Und ich habe die letzte Woche ein Briefing bekommen für die 24 Stunden, die ich mir vorgenommen habe am 3. Oktober, denn dort gibt es auch ein Hygienekonzept, das auch glücklicherweise so abgenommen worden ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da haben wir jetzt ein sehr ausführliches und sehr gutes Briefing als Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen. Es gibt eine Langversion und es gibt eine Kurzversion. Und keine Sorge, ich stelle jetzt die Kurzversion der Kurzversion sozusagen vor. Das Wechselzone-Destillat dessen, was wir hier abbekommen haben. Und ich muss sagen, ich finde das Konzept sehr gut und ich glaube, das kann auch funktionieren. Nochmal kurz zum Zusammenhang. Es gibt am 3. Oktober hier bei uns in Berlin oder zumindest in der Nähe von Berlin die sogenannte Duft-Challenge, also von der deutschen Ultralauf-Vereinigung. Oh Gott, ja. gibt es einen Wettbewerb. 24-Stunden-Lauf unter anderem. Dafür habe ich mich angemeldet. Es gibt aber zusätzlich auch noch einen 100 Kilometer Tages- und Nachtlauf und es gibt noch einen 6-Stunden-Lauf. Diese Disziplinen wird es geben. Das ist auf einem abgesperrten Gelände von 1,8 Kilometern Länge jeweils die Runde und da wird 24 Stunden eben durchgelaufen. Das heißt, irgendwo im verlassenen Brandenburg, wo niemand sonst hinkommen kann, findet dieser Wettbewerb statt. Insofern hat man da schon mal die besten Voraussetzungen, das auch möglichst nicht als Super-Spreading-Event zu veranstalten. Und dann gibt es eben diverse Auflagen, die eigentlich alle nicht so wahnsinnig überraschend und neu sind, aber trotzdem finde ich sie so im Zusammenhang, könnte das ein ganz guter Hinweis darauf sein, wie wir vielleicht in Zukunft auch noch Laufveranstaltungen organisieren werden, denn wir wissen ja alle nicht, wann das ganze Covid-19-Thema vorbei ist und wann dann vielleicht auch irgendwann der nächste Virus kommt. Also klassisch natürlich die Maskenpflicht, das ist klar, die Maskenpflicht muss überall getragen oder die Maske muss überall getragen werden, wo nicht gelaufen wird. Also wenn du aufs Klo gehst, wenn du zum Verpflegungsstand gehst, dann musst du die Maske dabei haben oder es reicht eben auch ein Tuch. Es muss also Mund- und Nasenschutz sein. Dann gibt's die Handhygiene, das ist auch nicht so wahnsinnig überraschend. Es gibt also überall Desinfektionsspender und so weiter. Was ich sehr angenehm finde, und das ist natürlich schon eine Herausforderung für den Veranstalter, aber ehrlich gesagt für Läuferinnen und Läufer sehr angenehm, es gibt ausreichend Toiletten, es gibt einen Toilettenwagen, der dort aufgestellt wird mit einer vorgegebenen Anzahl von Toiletten und Urinalen. Und nach jedem Toilettengang müssen die Toiletten gesäubert werden und gereinigt werden. Und das ist natürlich, wie gesagt, sehr aufwendig für den Veranstalter, aber für die Läuferinnen und Läufer sehr angenehm. Also insofern, man muss auch mal die guten Dinge sehen. Und das ist zum Beispiel sowas. Dann ist es hört sich ziemlich kompliziert an, was es zum Thema Verpflegungsstand und so weiter gibt. Also da ist es dann so, dass man einen Verpflegungsstand zugeteilt bekommt. Wir haben auch einen Fragebogen ausfüllen müssen als Teilnehmerin, wo wir dann auch einen Wunschpartner sozusagen genannt haben. Also das heißt, man kriegt immer einen Zweier-Verpflegungsstand und muss sagen, mit wem man gerne zusammengehen würde. Wenn man niemanden nennt, bekommt man halt jemanden zugeteilt und nur die beiden dürfen dann am Tisch eben entsprechend sich die Verpflegung holen. So wie ich es verstanden habe, wird dann vom Verpflegungspersonal, wie es hier heißt, dann jedes Mal auch der Tisch, wenn er mal leer ist, wieder nachgefüllt. Die müssen natürlich Handschuhe tragen. Es gibt diesmal kein Buffet oder sowas, keine Selbstbedienung. Also insofern muss man es sozusagen dann jeweils den Helferinnen und Helfern, den Offiziellen überlassen, die Tische dann nachzufüllen. Und ja, bei dem Wettkampf selbst wird darum gebeten, dass man eben mit dem nötigen Abstand überholt, wenn man überholt, dass man versucht, nicht im Pulk zu laufen, dass man versucht, nicht irgendwie es zu eng werden zu lassen. Es ist ja, wie gesagt, ein Rundkurs. Und man bekommt wohl, wenn ich das noch richtig mitbekommen habe, auch einen Startplatz namentlich zugeteilt. Also man startet dann entsprechend irgendwo, kriegt dort eine Markierung und dort muss man sich dann eben hinbegeben und auf den Start warten. Nach dem Wettkampf ist es dann so, dass es eine Siegerehrung geben soll. Das finde ich schon mal sehr schön. Insofern gibt es dann zumindest nochmal so einen schönen Abschluss. Auch da muss man natürlich dann Abstand wahren, die Maske tragen oder Mund- und Nasenschutz. Es gibt keine Duschen oder zumindest wird gebeten, auf Duschen zu verzichten. Und es ist, finde ich zumindest, und das finde ich eigentlich ganz schön, sehr viel auch an die Vernunft der Läuferinnen und Läufer appelliert. Also das heißt, Abstände einhalten und so weiter. Ist alles jetzt nicht zu streng geschrieben. Und ich finde insgesamt, wenn man sich das mal anguckt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es auch gut umsetzbar ist. Und ich meine, klar, es ist ein kleiner Wettbewerb, wird wahrscheinlich für eine Massenveranstaltung sehr schwer nur gehen. Aber das zeigt, es gibt Konzepte, die funktionieren können. Und das wiederum finde ich, und damit möchte ich jetzt auch schließen, mein kleines Co-Referat, durchaus optimistischen Ausblick für die Zukunft, für zumindest kleinere Rennen. Ja, muss es auch geben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Silvester feiern und danach ist alles wieder gut und wir können ganz normal wieder mit unserem Tagesablauf beginnen und Training für den nächsten Wettkämpfe angehen. Ich glaube, so wird das nämlich nicht laufen. Und ich sehe da drin natürlich eine Chance, weil die Leute sich auch ein bisschen was einfallen lassen müssen zum Thema Hygiene, weil ja vielleicht wird der eine oder andere es überleben, wenn man das einmal, also ein Veranstalter überleben, wenn man das einmal ausfallen lässt. Manche knabbern jetzt schon an den Kosten, die sie dann natürlich auch hatten im Vorfeld. Und da muss man sich halt überlegen, ein zweites Mal ausfallen zu lassen, ist dann halt, ja, wird es dann halt ein bisschen schwierig, denke ich auch mal für jeden Veranstalter. Und dementsprechend muss man halt gucken, dass man kreativ wird. Da sind solche Veranstaltungen, wie du es jetzt machst, sehr gut, finde ich, weil die halt auch ein bisschen Vorreiterstatus dann bekommen, in kleinerem Maße das so und so hinzubekommen. Weißt du, wie viele Leute da vor Ort sind? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sind zwischen 100 und 200 insgesamt, die zugelassen worden sind. Also recht viel mehr sind es nicht, mehr gehen da auch nicht drauf. Und es ist auch so, dass es wohl keine Zuschauer geben soll. Also ich habe immer wieder mal ein paar Leute gefragt, ich soll ihnen noch Bescheid geben, dann kommen sie mal vorbei und gucken, wie es mir geht und so. Das muss man auch ein bisschen abklären, ob das wirklich möglich sein wird. Es wird die Möglichkeit geben, auch von meinem Verein, dass man als Verein wohl eine Helfertruppe zur Verfügung stellt und dann die Vereinsleute ein bisschen unterstützt, also sozusagen den eigenen Tisch auch mitbringt. Das muss man vorher anmelden, aber man kann auch seinen eigenen Pavillon aufstellen oder einen Verpflegungstisch aufstellen. Das geht schon, das muss halt abgesprochen werden. Und was halt das Gute ist, es gibt schon so eine Art Verpflegungszone, weil das Ganze nämlich teilweise zumindest auf einem Sportplatz stattfindet. Also eine Runde muss immer auf einer Bahn gelaufen werden und die geht halt um den Sportplatz rum logischerweise und dort sind dann eben auch entsprechend die Zelte aufgestellt. Und ich meine, der Vorteil von dem Ganzen ist natürlich schon, dass du dich jetzt als Teilnehmer wahnsinnig gut gebrieft fühlst, weil halt von vornherein schon mal irgendwie die ganzen Abläufe kommuniziert werden und du ganz genau weißt, wo du hin musst und dann eben auch vor Ort ganz klare Vorgaben sind, wo hast du wann zu sein. Das ist fast schon wie bei einem Profi-Wettbewerb, ne, wo du vorher irgendwie zusammengetrommelt wirst und dich dann an bestimmte Punkte begeben musst zu bestimmten Zeiten und so weiter. Also insofern, wie gesagt, es gibt eine sehr, sehr starke oder klare Struktur, an die man sich zu halten hat und das finde ich, das kann durchaus auch Sicherheit geben. Nur wie gesagt, was ich natürlich schade finde, ist, dass aller Voraussicht nach, aber dafür habe ich natürlich volles Verständnis, keine Zuschauer am Streckenrand stehen werden oder vor Ort sein werden und man eben auch ganz klar reglementiert, wer Zugang bekommt, auch was den Aufbau oder sowas angeht und wer eben nicht. Und ja, also wie gesagt, wenn das der Preis ist, den wir zahlen müssen, ich glaube, damit können wir zumindest jetzt die nächste Zeit ganz gut leben. Ja, auf jeden Fall. Und Thema Sicherheit für einen selber ist es natürlich auch ein gutes Gefühl, wenn du siehst, da bemüht sich jemand, dass das ein reibungsloser Ablauf ist und ich trainiere nicht umsonst. Ja? Weil hast du ja selber schon am eigenen Leib mitbekommen, hast angefangen zu trainieren für den Frankfurter Marathon, die sich ja erstmal gar nicht geäußert haben und dann ja, wurde es halt auch wieder abgesagt und dann war das Training, wenn er jetzt mittendrin gewesen wäre, schon die ganze Zeit und dann wäre das natürlich noch mehr für die Katze gewesen und dann ja, guckt man sich schon wieder um und ich glaube, dieses Jahr hat jeder von uns schon so viele ja, Niederlagen einstecken müssen, dass es schon echt dann hart ist, sich wieder immer wieder aufzuraffen und was Neues zu trainieren. Das ist schon ja, hartes Jahr für euch. Ich habe mir jetzt richtig hier ausgesucht, da ich mal abstinent zu sein. Aber ich muss da sagen, ich habe natürlich auch andere Sachen gefunden und ich sehe natürlich, ich sag mal so, ich bin eher immer ein positiver Mensch, ich lebe dann natürlich in der Situation, wie sie ist. Ja, wenn ich so manchmal mal Arbeitskollegen höre, dann denke ich mir auch, ja, was willst du machen? Du lebst halt jetzt in dieser Situation und es gibt gewisse Regeln, die du einhalten musst. Und ich versuche dann halt immer das Positive draus zu sehen und was ich zum Beispiel jetzt positiv sehe, ist zum Beispiel so eine Veranstaltung wie den Orbit 360, ja, den man dann halt auch machen konnte, oder der jetzt aufgebaut worden ist, weil Corona da war und die Leute das halt ja andere Sachen gefunden haben, um sich sportlich zu betätigen. Und das, wir haben es zwar jetzt nicht geschafft, aber trotzdem hat es mega Spaß gemacht, vor allem mit Heiko und mit Adrian da die Tour zu fahren. Und es war für mich persönlich auch ein grenzerweiterndes Erlebnis, weil ich auf dem Mountainbike erstmal noch nie so viele Stunden verbracht habe und schon gar nicht so viele Kilometer gefahren, weil jeder, der Mountainbike fährt, weiß, dass man ja keine 300 Kilometer mit Mountainbike fährt oder 200, aber dementsprechend sehe ich das, ja, ist eine scheiß Situation, aber es gibt halt auch viele positive Sachen, die dadurch entstehen, ja. Ja, ich habe mir auch schon überlegt, ich meine, was natürlich jetzt komplett weggefallen ist, ist so dieses, dieser Event-Charakter von solchen Rennen, ne? Also, weiß ich nicht, nach New York zu fliegen oder sonst irgendwohin zu fliegen, das ist alles total cool und total, verstehe ich auch vollkommen, ne? Also, wenn man sagt, ich möchte halt jetzt so diese großen, coolen, bedeutenden Majors laufen und zahle da Tausende von Euro und investiere ganz viel Zeit in die Reise selbst auch, um bei diesem großen Event dabei zu sein. Und momentan erfahren wir so eine Entwicklung, wo man diesen Eventcharakter komplett rausnimmt aus den Rennen und eigentlich wirklich nur um des Rennenwillens wieder an Wettbewerben teilnimmt. Und das finde ich teilweise schon auch durchaus spannend zu verfolgen und interessant, wie sich das auch weiterentwickelt. So kleine, auch lokale Laufveranstaltungen wieder zu haben, wo Leute dabei sind, die halt wirklich dabei sein wollen, weil es ihnen wirklich nur um den Sport geht oder um die eigene Leistung geht oder von mir aus auch um den Wettbewerb geht, aber jetzt weniger um den Event, ja, um den Eventcharakter dieses Ganzen. Und das finde ich durchaus auch mal spannend zu sehen, wer dann am Ende auch übrig bleibt und wie das so läuft und wie sich das auch weiterentwickelt. Und vielleicht werden wir auch in Zukunft beides haben, dass auch diese kleineren Veranstaltungen, die mit weniger Glanz und Gloria daherkommen, wieder wichtiger werden und die anderen aber trotzdem möglich sind, diese Events. Also es muss irgendwie beides geben. Aber ich finde es jetzt momentan ganz angenehm, mal wieder so ein bisschen den Fokus auf diesen kleinen Herzensveranstaltungen zu haben, die halt auch ein bisschen ungewöhnlicher sind und die dann letztendlich auch dazu führen, dass Weltklasse-Elite-Läufer sich an Formate trauen, um den Kreis nochmal zu schließen, den wir vorher aufgemacht haben, wie eben diesen Stundenlauf. Ne? Also Mo Farah hätte wahrscheinlich diesen Stundenlauf nie gemacht, wenn er jetzt ganz normal in seiner Saison wäre. Ja, auf jeden Fall, das denke ich auch und ich mache jetzt mal, ich hole jetzt mal ein bisschen weit aus, also nicht wundern, ich bin ja zum Beispiel jemand, der zum Beispiel Triathlon-Sport, ich liebe den ja total, aber ich sehe den auch sehr, sehr kritisch, weil das auch so ein Profiliersport ist, finde ich, dass viele Leute da, die jetzt, sage ich mal, ich will jetzt hier keine zu nahe treten, aber vielleicht nicht über die leistungsgerechte Maschinen dann da am Start haben und ja, wie du sagst, halt dann an den super tollen Events dran teilnehmen und wie viele sind dann, wollen unbedingt nach Berlin und wie viele wollen denn dann unbedingt das und das halt machen, aber es gibt halt viele tolle Veranstaltungen auch in der Nähe, die man machen kann und ja, wie du auch sagst, vielleicht werden halt auch ein bisschen jetzt gerade ausgesiebt, wer am Ende übrig bleibt und wer vielleicht neu dazukommt, weil das ist halt auch immer, was ich sehr gerne erwähne, ist, also ich fahre hier manchmal zur Arbeit oder komme aus der Arbeit morgens und ich sehe Leute laufen, also da oder Fahrradfahren auch letztens, da weiß ich, die sind vorher nie gefahren, ja, aber jetzt machen sie es halt. Vielleicht haben sie jetzt auch gerade die Zeit, vielleicht haben sie es auch gerade so die Lust, weil es halt nicht so viel zu machen gibt. Ja, und das sehe ich halt auch wieder sehr positiv. Natürlich ist das eine sehr, sehr schlimme Situation für viele, gerade so Profisportler, die sowieso, wenn wir es mal auf Olympia sehen, wenn wir schon bei Leichtathletik sind, die jetzt auch viel darauf trainiert haben und viel investiert haben, da dabei zu sein und vielleicht auch nur noch einmal die Chance hatten und die jetzt vielleicht, ja, nicht, ja, also ein Jahr später kann schon wieder was ganz anderes sein. Also es ist halt manchmal für Leute dann halt auch wirklich nur dieses eine Jahr und dann ist es wieder vorbei, das Fenster, und das ist natürlich ganz schlimm. Es gibt auch viele Leute, die jetzt auch Geld investiert haben und da auch viel jetzt verlieren. Natürlich, die Situation kennen wir alle, aber nichtsdestotrotz ist nicht alles schlimm, sondern es gibt auch viele tolle Sachen, die auch solche Sachen entwickeln können, aus solchen Situationen natürlich. Genau, absolut, und die muss man sehen und das tun wir selbstverständlich hier auch. So, das war unsere Episode 173 und wir können diese Episode natürlich nicht schließen, ohne uns zum einen zu bedanken für die, wie nennt man die, Patreonistas, die Patreonen, wie auch immer ihr sie nennen wollt, diejenigen, die uns auf Patreon unterstützen wollen, denn wir sind auf Patreon und wir haben auch schon eine Folge hochgeladen dort und ihr findet uns bei Patreon unter, Lukas, du musst mir wieder helfen. www.patreon.com/wechselzone4. Sagt man, ich habe es genau gesehen. Ja, Slash. Ja, ist ein Slash und du hast es abgelesen. Ich habe es gesehen. Die Kamera hat dich verraten. Die Kamera hat mich verraten. Also, ich muss die Kamera wieder ausmachen. Er weiß es auch nicht auswendig, Gott sei Dank. Du weißt es nicht auswendig. Ich kenne solche Sachen auswendig. Ich weiß noch nicht mal meine eigene Telefonnummer auswendig, um ehrlich zu sein. Ja, ich auch nicht. Meine Handynummer weiß ich. Meine normale Telefonnummer weiß ich auch nicht. Aber die Adresse kriege ich noch hin. Das ist wichtig, wenn man verloren geht. Ich kann mir nur vierstellige Pins merken. 0000. So, okay. ja, und dann müssen wir natürlich noch darauf hinweisen, wir sind sehr aktiv gewesen auf YouTube. Wir haben jeden Tag eine Folge rausgehauen. Wir haben Hörerinnen und Hörerfragen beantwortet. Das habt ihr hoffentlich auch schon gesehen. Und wenn nicht, dann guckt nochmal nach. Und es kommen ja, wie ihr wisst, inzwischen laufend neue Filme. Unser Regisseur ist sehr aktiv und wir auch. Und deswegen gibt's immer wieder was Neues auf YouTube. Also guckt auch da rein. Und wir sind selbstverständlich auch auf Instagram an gewohnter Stelle. Auch da guckt ihr ja sowieso schon regelmäßig rein. Und damit würde ich sagen, lieber Lukas, wir schließen die Folge. Ja, machen wir mal. Und wir wünschen euch viel Spaß bei allem, was ihr gerade tut. Ja, viel Spaß und schon weiterlaufen. Tschüssi. Ciao.